Er ist es, der die Reue von seinen Dienern annimmt und die Missetaten verzeiht. Und er weiß, was ihr tut.